Hallo und herzlich willkommen bei der Blue AG. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Benötigen Sie Hilfe rund ums Thema Internet und Telefonie? Dann wählen Sie bitte die 1 für Mobile. Prima, vielen Dank. Haben Sie Probleme mit dem Internet? Dann wählen Sie die 1 für Festnetztelefonie. Alles klar. Haben Sie den Router schon neu gestartet und alle Kabel überprüft? Dann wählen Sie die 1. Falls Sie das noch nicht gemacht haben, wählen Sie bitte die 2. Es tut mir leid, dass Sie Probleme mit Ihrer Internetverbindung haben. Es kam heute leider vermehrt zu Unterbrüchen in Ihrer Region. Damit wir Ihnen möglichst schnell weiterhelfen können, halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit. Diese finden Sie oben rechts auf Ihrer Rechnung oder in Ihrem Online-Account und... Hallo. Wie ich sehe, haben Sie angegeben, dass Sie Probleme mit Ihrem Internetanschluss haben. Geben Sie mir doch bitte noch Ihre Kundennummer, Geburtstag und Ihren Vor- und Nachnamen an. Genau, besten Dank. Prima, vielen Dank. Die Störung in Ihrer Region sollte aber längst behoben sein. Wissen Sie was? Wir versuchen noch was. Bitte stecken Sie doch einmal den Ethernet-Stecker aus und wieder ein und probieren danach nochmals eine Seite zu öffnen. Funktioniert das jetzt? Prima, das freut mich. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag. Auf Wiederhören. Ende des Fallbeispiels. Klicken Sie bitte jetzt auf den Button Weiter und beantworten Sie die folgenden Fragen. Danke.